die Erde 74 Niederstand gegen Gift und Dinge von den Deine habe ich satt. Du bist der Beste, weil es gibt ein falscheiliges Programm. Er kann sich endlich rollen, die Frage ist nur wann. Vom Anfang die Lüge, am Ende der Fall. Ach, das gab es nicht, gibt es überall. Vom Anfang die Lüge, am Ende der Fall. Ach, das gab es nicht, gibt es überall. Wie gehst du in die Lüge, so viel schlechter Zeit? Sie lässt sich nicht beschönigen, die Scheiße der Vergangenheit. Du gehst über Leichen, als Menschen im Schwärm. Und hast du nicht gemerkt, dein Leben ist ein Haufenschirm. Am Anfang die Lüge, am Ende der Fall. Ach, ich habe dich, gibt es überall. Am Anfang die Lüge, am Ende der Fall. Ach, ich habe dich, gibt es überall. Immer selbst gefroren, irgendwas fühlt sich der Unfall. Sag dich nur, wie lange noch, bis das Mal zusammenfällt. Dann ist dir nicht geblieben, dann stehst du nur allein. Ich würde es nicht packen, so ein zwei Minuten sein. Am Anfang die Lüge, am Ende der Fall. Ach, ich habe dich, gibt es überall. Am Anfang die Lüge, am Ende der Fall. Ach, ich habe dich, gibt es überall. Das ist die nicht so schau. Doch heute Nacht geht es die Rechnung deines Zeichens auf. Und deine Lebenslüge muss die Seele noch verstehen. Wenn ich dich hier das auch gar, dann wird sie mit dir untergehen. Am Anfang die Lüge, am Ende der Fall. Ach, ich habe dich, gibt es überall. Am Anfang die Lüge, am Ende der Fall. Ach, ich habe dich, gibt es überall.